Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. 50 Jahre Museumseisenbahn, Nachbarin verhindert Wohnungsbrand und 19. Spieltag der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Die für heute geplante öffentliche Sitzung des Umweltbau- und Wirtschaftsausschusses der Samtgemeinde Hoya ist verschoben worden. Neuer Termin ist nun Donnerstag, der 3. März. Sie beginnt um 18.30 Uhr im Rathaus Hoya. Die Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Seit 1966 verkehren die historischen Züge des Vereins zwischen Asendorf und Bruchhausen-Vilsen. Für dieses Jahr ist ein großes Jubiläumsprogramm geplant. Sprecher Bernd Furch blickt freudig zurück und optimistisch in die Zukunft. Dass es 50 Jahre geworden sind, das hätten wir uns nie gedacht, bei der ganzen Arbeit und Mühe, die wir haben. Aber es ist ganz schön. Wir sind aber optimistisch. Wir denken, dass in den nächsten 50 Jahren die Museumseisenbahn noch weiterfahren wird. Zu einem Brand eines Spülkastens kam es am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Drakenburger Tredde. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte den Feuerschein hinter einem Fenster im Dachgeschoss und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das aus bislang ungeklärter Ursache entstandene Feuer schnell bekämpfen, sodass kein größerer Schaden entstand. Die Bewohner waren zu der Zeit nicht zu Hause. Verletzt wurde niemand. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Wochenende soll in der Fußballkreisliga der 19. Spieltag ausgetragen werden. Es wäre somit der erste im neuen Jahr. Es drohen jedoch zahlreiche Spielausfälle aufgrund des Wetters und dadurch bedingter Platzverhältnisse. Für Samstag 15 Uhr ist die Partie Steierberg gegen Stöckse angesetzt. Die restlichen Spiele finden am Sonntag statt. Herbstmeister Münchehagen empfängt Kreuzkrug Kuddesdorf, Hinterkommata Nienburg den RSV Rehburg und Nendorf trifft auf Haßbergen. Husum spielt gegen Loccum, Liebenau gegen Seppenhausen-Balge, der ASC Nienburg muss nach Lese und Eistrup spielt auswärts in Rodewald. Anpfiff der Partien ist um 15 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.